Auf Kur im Marienbad von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 4. Hiobs. Herr S., der die letzte auswärtige Mahlzeit äußerst bekömmlich gefunden hatte und die ihm, wie er nicht gänzlich ohne Überraschung befand, auch überaus gut bekommen sei, beschloss als unmittelbare Konsequenz, ganz im Interesse Herrn Brankowitschs, ab jetzt kurzerhand einmal die Woche eine Reise zu dem seltsamen Etablissement, diesem alten Gebäude mit den weißen Engeln, anzutreten. Herr Brankowitsch seinerseits, ebenfalls sehr begeistert von dem neuen Fundus, verlängerte deswegen sogar spontan seinen Aufenthalt im Kurort Marienbad. Um den allgemeinen Frieden mit den Damen Marie zu Hallengraf und Doris von Brücken während der Matinee und ihren sonstigen Salonzeiten unter der Woche zu wahren, erzählten sie in stiller Übereinkunft nichts von diesen heimlichen Ausflügen. Sollte dann doch einmal das Wort darauf fallen, würde man ihnen antworten, dass sich beim hiesigen Casino beim Roulette versucht hätten, jedoch ohne größere Gewinne zu erzielen, anschließend etwas trinken gegangen seien. Es war nun bereits die dritte Woche, seitdem die beiden das erste Mal den bekömmlichen Speisen an diesem mysteriösen Ort gewahr wurden. Viel Blattwerk war seither gefallen und der herannahende Winter vermochte sogar bereits eine dünne Schneeschicht darüber zu legen, die das Fahren mit den Rollstühlen äußerst beschwerlich machte. Bedauerlicherweise sei seitdem die rheumatischen Beschwerden der beiden Herren um nichts besser geworden. Aber dafür habe sich ihre allgemeine Laune, gleich ihre Kondition, merklich zum Besseren gewandt. So pflegte, als bald man außerhalb des Kurzentrums war und sich der Abwesenheit heimlicher Beobachter überzeugt hatte, sogar in übergroßer Vorfreude um die Wette zu rollen, wobei Herr S. nun schon das zweite Mal in Folge dieses Wettrennen für sich habe entscheiden können und es sich nicht nehmen ließ, sich vor seinen Gefährten damit zu brüsten. Brankowitsch ließ dem Freunde seinen Spaß, denn er war zu erschöpft, um sich durch einen Konter auf einen bissigen verbalen Wettstreit mit ihm einzulassen, den er dann aufgrund sprachlicher Barrieren nur schlecht hätte gewinnen können. Im vierten Stock des Gebäudes erwartete sie das gewohnte Szenario. Die Blutdruckkontrolle, zwei freundliche Engel in Weiß und der kleine silberne Buffetwagen, an dem sie sich gütig tun würden. Nach der Hauptmahlzeit bemerkte Herr S. allerdings eine Veränderung. Nach Enthüllung des Speisewagens wurde offensichtlich, dass dieses Mal wohl nur eine einzige Orange in Spalten geschnitten worden war. Nachdem sich die Herren die Orangenspalten gerecht geteilt hatten, wollten sie sich dann auf den Rückweg begeben. Just in diesem Augenblick wies die jüngere der beiden Schwestern Herrn S. an, noch einen kurzen Augenblick zu warten, da die Ergebnisse der Untersuchung jetzt vorliegen würden. Überrascht durch das Ersuchen des weißen Engels, deutete er Herrn Brankowitsch an, er möge nicht auf ihn warten und bereits in die Kurheilanstalt zurückkehren. Herr S. aber rollte danach zu dem Schwesternpult im hinteren Bereich des Raumes. Es wurde spürbar kälter. Auch das Licht der Deckenleuchte schien hier hinten düsterer zu sein. Die ältere der beiden Schwestern wandte sich ihm jetzt zu. Eine lange Zeit starrte sie ihn bloß wortlos an. Dann aber trübte sich ihr molliges Gesicht je ein und sie erklärte mit heiserer Stimme, dass man bedauerlicherweise etwas in seinem Blut gefunden hatte. Ende des vierten Kapitels. Ende von Auf Kur in Marienbad, gelesen von Schalkmar.